weiß es jetzt noch nicht. Vielleicht bin ich ja glücklich, lach dem Tod noch ins Gesicht. Woran werde ich sterben? Ich weiß es jetzt noch nicht. Vielleicht bin ich ja glücklich, lach dem Tod noch ins Gesicht. Vielleicht werde ich ja umgebracht, verhungere im Fahrstuhlschacht. Mag sein, dass ich ertrinke, mit einem Schiff versinke, zum Tod verurteilt werde, an Herzversagen sterbe, vor ein Auto laufe, mir Schlaftabletten kaufe. Mag sein, ich sterbe alt, mag sein, ich sterbe jung. Könnte auch gut sein, ich bring mich selbst am Galgen um. Woran werde ich sterben? Ich weiß es jetzt noch nicht. Vielleicht bin ich ja glücklich, lach dem Tod noch ins Gesicht. Woran werde ich sterben? Ich weiß es jetzt noch nicht. Vielleicht bin ich ja glücklich, lach dem Tod noch ins Gesicht.